Sie war nackt. Ihre Beine ragten unter dem unteren Rand des blauen Tuches hervor, das sie bedeckte. Ich glaubte, einen Hauch ihres nach Waldkräutern und Limone duftenden Parfüms wiederzuerkennen. Ich beugte mich hinunter, bis ich ihre Wangen streifte, die feucht waren, als hätte sie geweint. Ich küsste sie sanft zwischen die Brüste auf ihren kleinen Leberfleck. Engel und Einsame. Hörspiel nach dem Roman von Ramón Díaz Eterovic. Übersetzung aus dem chilenischen Spanisch, Maralde Maya Minnemann. Bearbeitung Hilke Feeth. Ich hätte es dir vielleicht anders beibringen sollen. Entschuldige, er rede ja. Wäre ich nur gleich heute Morgen ins Hotel gefahren. Da war Fernanda Arredondo schon tot. Sie hat mir eine Postkarte geschrieben, dass sie nach Santiago kommt. Fernanda. Sie war schön. Ich hatte sie geliebt. Mit dem Überschwang eines einsamen Menschen. Aber ich war zu stolz gewesen, sie sofort anzurufen. Wir haben nichts gefunden, was auf Raub oder Vergewaltigung hinweist. Nichts. Bis ich eine Aufstellung der Anrufe erbeten habe, die sie vom Hotel Komet ausgemacht hat. Viele Nummern. Darunter auch deine. Deshalb hast du mich herbestellt. Solis, stehe ich auf der Liste der Verdächtigen? Sie war Journalistin. Ich will nur wissen, wann du sie zuletzt gesehen hast. Hat sie dir nicht vor einigen Jahren bei der Suche nach einem Kind geholfen? Ja. Die Eltern sind während der Militärdiktatur festgenommen und gefoltert worden. Ja, aber das... Wir haben uns nie wieder getroffen. Seit unserem Abschied vor 5 Jahren. Sie hat mir 3 Postkarten geschickt. Mit Grüßen. Ich hoffte, sie heute wiederzusehen. Kannst du dir vorstellen, warum? Nein. Kommissar Dagoberto Solis. Mein alter Freund sah mich forschend an. Wie um mich zu trösten, schlug er vor, ins El Hercules zu gehen. Eine heruntergekommene Bar in meinem Viertel, in der wir uns manchmal getroffen hatten. Das Gebäude der Kriminalpolizei war nur wenige Blocks entfernt. Schweigend gingen wir durch die abendlich belebten Straßen. Etwas in mir war zerbrochen. Ich habe gleich eine Flasche bestellt. Ich dachte, du könntest das jetzt vertragen. Erzähl mir alles. Wir haben ihre Schritte seit ihrer Ankunft in Chile rekonstruiert. Mittags hat sie ins Hotel eingecheckt, möglicherweise dort gearbeitet. Dann erledigte sie einige Anrufe. Dienstag besuchte sie ihre Großmutter und traf eine Freundin. Jemand rief sie um 10 Uhr abends an. Die Telefonistin sagt, als Fernanda nicht abnahm, sei aufgelegt worden. Jemand wollte nachprüfen, ob sie im Zimmer ist. Möglich. Und? Weiter? Das Zimmermädchen hat sie am nächsten Tag gefunden. Kurz nach 12. Der Arzt konnte nur noch den Tod feststellen. Auf dem Nachttisch lag eine Schachtel mit Beruhigungsmitteln und eine mit Antibabypillen. Aus der mit den Beruhigungsmitteln fehlen 3 Kapseln. 5 Milligramm Kapseln Diazepam. In geringen Dosen eingenommen, hilft es einzuschlafen. Im Bad haben wir eine Einwegspritze gefunden. Die Ergebnisse der Laboruntersuchungen liegen noch nicht vor. Noch was? Nein, nichts. Keiner im Hotel will was gesehen haben. Man geht davon aus, dass es Selbstmord war. Glaubst du das? Sie hatte außer Wäsche, Büchern und dem Laptop diese Zeitschriften bei sich. In jedem Exemplar findest du Fernanda Arredondo als Autorin. Lange Artikel und Fakten gespickt über die hungernden Kinder von Ruanda, über den weltweiten Waffenhandel, in den die USA verwickelt sind, und viele andere Länder, auch Chile. Und? Solis zögerte, als überlegte er, ob er mir antworten solle. Erst jetzt fiel mir auf, wie dick er seit unserer letzten Begegnung geworden war. Er wirkte auffallend müde und nervös. Es hat schon einen Toten im Komet gegeben. Im letzten Monat. Ein Gringo. Journalist aus den USA, Hillerman, Travis Hillerman. Gibt es da einen Zusammenhang? Die Obduktion hatte ergeben, dass ihm Drogen gespritzt wurden. Ein Stichspuren in der linken Pobacke. Ich glaube, er stellte Nachforschungen über den Verkauf von Waffen an ein arabisches Land an. Verkäufe, die nicht das Platz der USA hatten. Und die Interarm, ein chilenisches Unternehmen, führt sie durch. Beide kamen nach Santiago. Beide interessierten sich für Waffengeschäfte. Noch was? Ich hatte Solis zuletzt vor einem halben Jahr gesehen, als ihm gerade der alte Posten bei der Kriminalpolizei wieder angeboten worden war, den er wegen der Schwierigkeiten mit dem militärischen Sicherheitsdienst verloren hatte. Ich riet ihm damals, das Angebot anzunehmen. Er liebte seine Arbeit, wie ich meine, als Detektiv. Allerdings arbeitete ich zurzeit nur für ein Inkasso-Unternehmen. Ich musste trübe Typen suchen, die von der Bildfläche verschwunden waren. Ich habe die Untersuchungen mit meinem Assistenten gemacht. Nach der ersten offiziellen Mitteilung haben sie uns den Fall abgenommen. Er wurde jemand anderem zugewiesen mit der Anweisung, die Angelegenheit als Selbstmord zu betrachten und das Verfahren einzustellen. So, so. Aber sie war bestimmt kein Mensch, der unter Depressionen litt. Eine Freundin, die sie getroffen hat, erzählte mir, dass sie einmal Hillerman erwähnte. Na also? Das gleiche Thema wie Hillerman. Die gleiche Todesart. Leider kann ich nicht offen ermitteln. Sie haben den Fall Fernando Arredondo meinem Chef übergeben. Ich dachte, es herrschen jetzt andere Sitten bei der Kriminalpolizei. Die gleichen Herrsche wie in den Zeiten der Diktatur. Heredia, wir haben uns doch immer vertraut. Wollen wir nicht zusammenarbeiten? Du bittest um meine Hilfe? Ja. Zum ersten Mal. Wir beschlossen, noch einen Zug durch die Bars zu machen. Wie damals, Anfang der 70er, als wir an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät studierten und Allende unser Präsident war. Mich hatte der Militärputsch 73 kalt erwischt. Studium abgebrochen, herumgejobbt und als Detektiv angefangen. Solis, der 8 Jahre älter war, arbeitete schon bei der Polizei. Ganz unten in der Hierarchie. Später wurde er dann früh pensioniert. Obwohl er jetzt seinen Job wieder hatte, war er unglücklich. Nicht nur wegen der Kollegen. Er hatte Ärger mit seiner Frau bekommen, die seinen Beruf noch nie mochte. Er lebte inzwischen wieder allein in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und litt unter der Einsamkeit. Ich bin schon lange daran gewöhnt. Ich erinnere mich nicht mehr, was genau auf unserer Nostalgietour passierte. Keine Ahnung, wie ich es nach Hause geschafft hatte. Ich wachte davon auf, dass eine Hand sanft und beharrlich meine Schulter hin und her bewegte. Mein Kopf dröhnte. Heredia? Heredia? Ja, was wollen Sie? Wer bist du denn? Grisetta Ordóñez. Wie bist du hereingekommen? Dein Name stand auf dem Briefkasten. Ich habe den Fahrstuhl genommen. Die Tür war offen. Moment, ich muss erst mal ins Bad. Eine Viertelstunde später kehrte ich zurück. Erst jetzt war ich in der Verfassung, der jungen Frau ins Gesicht zu sehen. Sie lächelte mir mit ihren knallrot gemalten Lippen fröhlich entgegen. Sie saß an meinem Schreibtisch. Er sah merkwürdig ordentlich aus. Es gab hier nicht mal mehr Platz, um die Ellbogen aufzustützen. Wie spät ist es? 5:05. Den halben Tag in Sand gesetzt, oh Gott. Rauchen ist dumm und schädlich wie Atomwaffen. Du bist ja ein kluges Mädchen. Es stellte sich heraus, dass sie die jüngste Schwester von Juan war, einer meiner alten Freunde. Er verschwand 3 Jahre nach dem Militärputsch im Untergrund, um etwas Sinnvolles zu tun. Ich hatte ihm einmal geholfen. Angeblich war er in Nicaragua im Kampf gegen den Diktator Somoza gestorben. Er ist bei einem Angriff der Contras umgekommen. Und was willst du hier? Ich will hier in Santiago leben. Arbeiten und studieren. Aber meine Eltern wollen das nicht. Die Geschichte mit Juan hat sie tief getroffen. Sie haben Angst, ich könnte denselben Weg gehen wie mein Bruder. Was kann ich für dich tun, Grisetta? Ich brauche eine Unterkunft, bis ich eine Arbeit gefunden habe. Weißt du, ich bin Einzelgänger und ein bisschen schwierig. Du hast viele Bücher und liest auch Gedichte, wie ich. Ja. Ich werde dir keine Probleme machen. Ich könnte in der Wohnung für Ordnung sorgen. Schön und gut, aber... Heredia? Mein Bruder hat dir vertraut. Ich sah ihr in die Augen. Obwohl ich mich sträubte, überkam mich ein seltsames Gefühl, das jeden Widerstand unmöglich machte. Okay. Okay, ich habe ein leeres Zimmer und eine Matratze. Aber ich warne dich, in diesem Haus gibt es nie was zu essen. Höchstens Konserven. Ich bin doch kein kleines Mädchen. Ich komme schon zurecht. Der Gedanke an Fernanda trieb mich hinaus zum Hotel Komet. Ein imposanter 12-stöckiger Bau mitten im Zentrum. In einem Spiegel am Eingang sah ich mein müdes, verschwitztes Gesicht. Das schwarze, verstrubbelte Haar, die zerknitterte Kordjacke, den Bauch mit seiner Neigung an Umfang zu gewinnen. Ich rückte meine Krawatte zurecht und ging unter dem prüfenden Blick des Portiers hinein, am Empfang vorbei, und setzte mich in die Bar. Ich bestellte Whisky und Bier. Ich verwickelte den Barmann in ein Gespräch, um auf die Ereignisse der letzten beiden Wochen zu kommen. Er sagte mir nichts Neues. Ich machte das Zimmermädchen ausfindig, das Fernanda gefunden hatte. Ebenfalls nichts. Schließlich fuhr ich mit dem Fahrstuhl in den 12. Stock, wo das Zimmer lag, in dem Fernanda ermordet worden war. Alle Türen waren verschlossen. Und was brachte dieses Herumgeschnüffle? Depressive Gedanken, nichts weiter. Ich beschloss, zur Bibliotheca Nacional zu gehen, um im Zeitschriftensaal die Berichte über den Fall Hillerman nachzulesen. 2 Stunden später führte mich der Weg am El Hercules vorbei. Hallo. Du auch schon wieder da? Ich dachte mir, dass es dich auf dem Heimweg hierher führt. Ich habe hier den Bericht über die Obduktion von Fernanda Arredondo. Zufällig. Der Arzt wusste nicht, dass ich von dem Fall abgezogen bin. Und? Er kommt zu dem Schluss, ihr Tod sei durch eine Überdosis Diazepan herbeigeführt worden. Selbstmord seiner Meinung nach, da sie die Spuren des Einstichs einer Spritze am linken Arm habe. Ich kann einfach nicht glauben, dass sich jemand für einen solchen Betrug hergibt. Fernanda war Linkshänderin. Interessant. Das werde ich dem Arzt mitteilen. Im Bericht ist auch erwähnt, dass sich unter den Fingernägeln ihrer linken Hand Blut- und Hautreste befanden. Aber er kommt zu keiner Schlussfolgerung. Weißt du, was ich in der La Tercera nachgelesen habe? Der Anwalt der Zeitschrift, für die Hillerman arbeitete, hat beim zuständigen Gericht Anklage erhoben. Begründung? Es gäbe Anzeichen dafür, dass es sich bei dem Tod des Journalisten um Mord handle. Ich sag ja. Es handelt sich um eine größere Sache. Grisettas Zimmertür stand offen, als ich nach Hause kam. Sie saß auf dem Bett und sah mir mit verweinten Augen entgegen. Ich bot ihr eine Zigarette an. Sie nahm sie und paffte wie eine Anfängerin vor sich hin. Sie erzählte von den vergeblichen Versuchen, einen Job zu finden. Ich bekam Hunger. Schließlich landeten wir in einem koreanischen Restaurant, Ecke Santa Rosa Alameda. Kommst du öfters hierher? Zum ersten Mal. Dachte ich mir. Dein Gesicht spricht Bände. Das ist gar nicht so übel, diese Teigtaschen. Die Sardinen erst, probier mal. Ich bestelle uns lieber noch ein Bier. Und dann reden wir über den Job, den ich für dich habe. Juan hatte recht, als er sagte, man könne dir vertrauen. Juan, er engagierte sich damals, als es gegen die Diktatur ging. Es waren schlimme Jahre. Jetzt frage ich mich manchmal, ob die vielen Opfer sich gelohnt haben. Viele von denen, die heute im Senat sitzen, verdanken es Leuten wie deinem Bruder. Du redest wie die Freunde von Juan. Triumphiert haben letztlich die, die schon immer da waren. Warum sein Leben für andere kaputt machen, wenn die nicht einmal verstehen, was du willst? Lass uns über den Job reden. Ich erzählte ihr von Fernanda und Hillerman und bat sie, mir in der Bibliothek Material über die Herstellung und den Verkauf von Waffen in Chile zu kopieren. Sie sah mich verschreckt an. Du hast Fernanda geliebt. Ja. Verstehe. Du kannst dich auf mich verlassen. Wir sprachen noch länger über Politik an diesem Abend und über die Entwicklung, die unser Land genommen hat. Grisetta schien abwesend. Ich wagte nicht zu fragen, was mit ihr los sei. Es war nach Mitternacht, als wir in meine Wohnung zurückkehrten. Mein Anrufbeantworter signalisierte einen Anruf. Eine mir unbekannte Frauenstimme, die sich als meine alte Freundin Hélène ausgab, wollte mich an eine Verabredung im Cerro San Cristobal am nächsten Tag erinnern. Ich wusste von keiner Verabredung. Aber Fernanda und ich hatten damals oft im Cerro gesessen und auf die Stadt hinuntergeguckt. Ich konnte nicht einschlafen. Meine Gedanken kreisten um die ermordete Freundin Hillerman und mein verkorkstes Leben. Andere hatten in meinem Alter längst eine Familie. Am liebsten wäre ich noch mal hinausgegangen, in die Bar gegenüber. Ein Duft von Toast und Kaffee stieg mir in die Nase, als ich aus meinen tiefen Träumen erwachte. Auf dem Weg ins Bad stellte ich mit einem Blick in die Küche fest, dass der Frühstückstisch gedeckt war. Grisetta konnte ich nicht finden, sie musste schon fortgegangen sein. Es war schon nach 10. Ich beeilte mich, um diese Elende nicht zu verpassen. Heredia? Ja? Sie kommen zu spät. Eine halbe Stunde. Entschuldigung, ich... Der Mann da hinten schleicht schon die ganze Zeit um mich herum. Ich befürchte, wir werden beobachtet. Vielleicht nur ein Polizist in Zivil, der hier seine Aufsicht schiebt. Aber tun Sie trotzdem so, als würden Sie mich gut kennen. Hélène, nicht wahr? Mein richtiger Name ist Lydia. Verstehe. Sie haben zugenommen, Heredia. Aber immer noch der gleiche wache Blick wie auf dem Foto. Fernanda hat es mir gezeigt. Sie haben mit Fernanda über mich gesprochen? Und meine Telefonnummer, die haben Sie von ihr? Ja. Sie hatte versucht, sie telefonisch zu erreichen. Vergeblich. Sie wusste nicht, ob sie in der Stadt sind. Wann haben Sie sie gesehen? Am Abend vor ihrem Tod. Und was hat sie Ihnen erzählt? Wenig. Nur, dass sie in Recherchen für eine schwierige Sache stecke und mich da nicht reinziehen wollte. Ich bin Lehrerin. Wir haben über unsere Kindheit geredet. Wir waren zusammen im Kindergarten, wissen Sie. Und? Sie gab mir einen Brief, der an Sie adressiert ist. Falls mir etwas passiert, sagte sie... Er hätte nie gedacht. Nein. Den Brief habe ich, wie sie es wollte, in einem Schließfach am Bahnhof deponiert. Sie bat mich, ihnen den Schlüssel zu überbringen, falls ihr etwas passiert. Woher wissen Sie, dass Fernanda ermordet wurde? Die Polizei hat mich aufgesucht. Fernanda hatte mich vom Hotel aus angerufen. Haben Sie eine Ahnung, ob die von dem Brief was wissen? Sie haben gefragt, ob mir Fernanda Unterlagen gegeben hätte. Ich habe Nein gesagt, was der Wahrheit entspricht. Seit dem Verhör gestern werde ich das Gefühl nicht los, dass man mich überwacht. Wir beschlossen, hinunter in die Stadt zu gehen und in einem Café einzukehren. Ich wollte so schnell wie möglich Fernandas Brief lesen und verabschiedete mich bald. Auf dem Weg zum Bahnhof schaute ich mich mehrmals um, aber niemand schien mich zu verfolgen. Ich kehrte in meine Wohnung zurück, den dicken Umschlag aus dem Schließfach unter meiner Jacke versteckt. Ich setzte mich an meinen Schreibtisch, zündete mir eine Zigarette an, öffnete den Umschlag und begann zu lesen. Ich schreibe gerade an einer Reportage über die Produktion von Kriegswaffen in Chile. Bei meinen Nachforschungen habe ich den Journalisten Travis Hillerman kennengelernt. Wir wurden Freunde und hatten eine Affäre, genug, um Vertrauen zueinander aufzubauen. Er arbeitete für die CIA. Travis schien Beweise für die Produktion des Nervengases Sarin zu besitzen und kam deswegen nach Chile. Ich wollte an mehr Material herankommen, doch meinem Gespräch mit Hillerman ist jemand zuvorgekommen. Ich vermute, sein Tod steht in Zusammenhang mit seinen Recherchen. Interarm ist offensichtlich ein Unternehmen, das Waffen produziert. Es gibt auch Hinweise, dass ein gewisser Ortega in die Sache verwickelt ist. Ich muss mit dir reden, Heredia. Ein Kubaner hat mein Zimmermädchen hier im Hotel über mich ausgehorcht. Diese Typen lassen sich für ein paar Pesos kaufen. Ich lege dir ein Foto bei, auf dem 3 Männer zu sehen sind, die Hillerman verdächtigte. Der rechte ist der Kubaner. Ich habe Angst. Du wirst mich doch nicht im Stich lassen. Ich griff nach der Flasche mit billigem Whisky, die ich in einer Lade des Schreibtisches versteckt hatte, und nahm zwei Schluck. Dann rief ich Sullis an. Wir verabredeten uns. Willst du auch was trinken? Ja, nein, danke. Nur ein Kaffee. Und eine Zigarette, bitte. Nicht aus dieser Schachtel. Verstehe. Guter Stoff? Reste einer gerichtlichen Beschlagnahmung. Du guckst, betrinkst dich mitten am Tag. Sei nicht kleinlich. Komm einfach nicht klar allein. Und der Schnee löst deine Probleme? Im Teufel mit deinen moralinsauren Kommentaren. Ich bin am Rand, hier und bei der Arbeit. Ich bin einfach nicht geschaffen für das Alleinleben. Du müsstest meine Wohnung mal sehen. Sullis, ich hab was für dich. Ein Brief. Von Fernanda. Dazu diese Fotos hier mit drei Leuten, die sie für verdächtig hielt. In Zusammenhang mit Hillemans Tod. Wie kommt das in deine Hände? Sie hat ihn mir durch eine Freundin zukommen lassen. Lydia? Ja. Uns hat sie nichts von dem Brief erzählt. Der Typ da rechts soll angeblich ein Kubaner sein. Zeig mal. Was ist? Der da. Links, der kommt mir bekannt vor. Ja, und? Wie heißt er? Das ist lange her. Warte. Ja, natürlich, er war mit mir auf der Polizeischule. Ein paar Klassen tiefer, so ein aufsässiger Typ. Ja, Baeza. Das muss Rogelio Baeza sein. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Du kannst dich ja mal umhören. Hast du schon die Untersuchungsergebnisse? Was ist mit dem Blut unter Fernandas Fingernägeln? Eindeutig nicht ihre Blutgruppe. Also Mord? Und bei euch ist jemand daran interessiert, die Wahrheit zu vertuschen? Für die Ermittlungen zuständig ist jetzt Tognoni. Doroteo Tognoni. Warst du nicht irgendwann mal sein Vorgesetzter? Ja. In der Diktatur hat ihn die Scheiße nicht angewidert. Ihm sind Flügel gewachsen. Der richtige Mann, um den Fall zu begraben. Hör zu, Sullis. Geh nach Hause, dusch dich, rasier dich, zieh dir was anderes an und kümmere dich um Baeza und Tognoni. Ich ging noch einmal ins Komet. Der Barmann war ein anderer. Ich guckte ihm direkt in die Augen, berührte die Tasche meiner Jacke, aus der die Bullen gewöhnlich ihre Marke holen, gab vor, von der Kriminalpolizei zu sein und zeigte ihm Fernandas Foto mit der Frage, ob er die Männer auf dem Bild kenne. Er erkannte nur den Kubaner wieder, erzählte aber von einem Zimmermädchen, das behauptet hatte, sie sei in der Nacht, in der Hillerman starb, zwei Fremden begegnet. Genau auf dem Gang, wo sein Zimmer lag. Auf meine Anweisung hin telefonierte er das Zimmermädchen herbei. Als sie das Wort Polizei hörte, klammerte sie sich nervös an der Theke fest. Sie blickte auf das Foto. Ihr Gesicht zog sich angstvoll zusammen. Sie zeigte auf Baeza, den Sullis erkannt hatte. Der da, das ist einer der Männer, die ich gesehen habe. Sind Sie sicher? Seit dieser Gringo tot ist, muss ich immer daran denken, dass er und sein Begleiter ihn umgebracht haben. Sie sahen aus wie Killer im Fernsehen. Wenn ich sie angesprochen hätte, wäre der Amerikaner jetzt vielleicht nicht tot. Wo er doch immer so freundlich zu mir war. Ich danke Ihnen. Der Barmann sah mich misstrauisch an. Ich zahlte. Es war erst nach 7. Zu Hause fand ich eine Nachricht von Grisetta auf dem Schreibtisch vor. Sie war hier gewesen, aber nochmal losgegangen, um einzukaufen. Alles schien in Ordnung. Trotzdem war ich unruhig. Ich blickte aus dem Fenster und sah Grisetta in der Straße auftauchen. Sie kam näher. In diesem Augenblick hielt ein Fahrzeug vor meinem Haus. 4 bewaffnete Männer stiegen aus. Ich griff nach meiner Pistole und rannte aus der Wohnung. Im Treppenhaus hörte ich jemand Befehle erteilen. Ich raste die Treppen hinunter, währenddessen fuhr der Fahrstuhl hinauf. Er blieb in meinem Stockwerk stehen. Ich spürte ein Stechen in der Brust und lehnte mich an die Wand neben dem Eingang. Lydia, was ist mit dir? Komm, im Haus gegenüber gibt es eine herrliche Aussicht über das ganze Viertel. Das musst du sehen. Ich nahm Grisettas Hand und schlenderte gemächlich mit ihr über die Straße. Die Haustür stand wie gewöhnlich offen. Wir fuhren mit dem Fahrstuhl ins oberste Stockwerk. Eine Treppe führte hinauf aufs Dach. Von hier aus konnte man unbeobachtet die Straße überblicken. Während wir warteten, dass die Bewaffneten mein Haus verließen, erzählte ich Grisette von Lydia und von Fernandas Brief. Jemand musste mich beobachtet haben, wahrscheinlich bei dem Treffen mit Lydia. Grisetta wurde nervös. Sie bat um eine Zigarette. Ich streichelte ihre Wange und lächelte. Am liebsten hätte ich sie geküsst, aber es war nicht der richtige Augenblick. Es dauerte etwa eine Dreiviertelstunde, bis die Männer aus dem Haus kamen. Das ist doch... Was hast du? Der Lange da. Den kenne ich. Der war mal Streifenpolizist hier im Viertel. Da gab es einen kleinen Skandal. Er war in Drogengeschäfte verwickelt und wurde entlassen. Mir fällt sein Name nicht ein. Nichts war mehr an seinem Platz. Im Wohnzimmer das Bücherregal umgekippt, im Büro der Schreibtisch durchwühlt. Auch vor den Regalen in der Küche hatten sie nicht Halt gemacht. Ich bat Grisetta, mit mir in dem Bücherberg nach dem Band Don Fausto zu suchen, in den ich Fernandas Brief gelegt hatte. Nach endlosen Minuten reichte sie ihn mir. Wie gut. Der Brief war noch da. Komm. Grisetta griff nach meiner Hand. Wir setzten uns auf einen Haufen ungeordneter Bücher. Sie lehnte sich an mich. Die Schatten der Nacht strichen über ihr Gesicht. So nachdenklich erschien sie mir unbeschreibbar schön. Sie wandte sich zu mir. Sie küsste mich. Ich umarmte sie, tastete nach ihrem Nacken, der Linie ihrer Schultern. Ihre Knie gaben nach. Wir fanden uns auf dem Boden wieder. Machst du öfter Liebe auf Bücher? Das erste Mal. Und? Wie fandst du's? Traumhaft. Was ich gefühlt habe, war real. Rimbaud, Pasternak, Prévert und Neruda sind Zeugen. Es war schön. Aber ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Wovor fürchtest du dich? Dass die Zeit vergeht. Dass ich eines Tages aufwache und du nicht mehr da bist. Dass nur Erinnerungen zurückbleiben. Fernanda. Vielleicht. Ich habe Zeit. Und auch Lust. Worauf? Auf dich. Und ich freue mich darauf, aufzuwachen und zu wissen, dass du da bist. Meinst du das ernst? Ich musste an Fernanda denken und nahm mir vor, gut auf das Mädchen aufzupassen. Hast du dir ein privates Erdbeben bestellt? Grisetta, das ist mein Freund Dagoberto Solis. Möchten Sie mit uns frühstücken? Wir hatten uns noch nicht richtig angezogen, als Solis auftauchte. Er schien unter Hochspannung und stürzte sich gierig auf mein Omelett, das ich ihm anbot, als Grisetta in die Küche ging. Ein so hübsches Mädchen. Was sucht sie bei dir? Erfahrungen. Es würde nicht schaden, Erfahrungen zu sammeln. Mit dir? Gott behüte. Hör mal, ich weiß nicht, was die hier wollten. Einen der Typen habe ich erkannt. Aber sein Name fällt mir nicht ein. Er war Streifenpolizist hier im Viertel. Wurde wegen Koksdealerei entlassen. Meinst du Jaime Cerda? Jaime, ja, ich glaube, ja. Jaime Cerda. Nach der Koks-Geschichte wurde er nach Valparaíso versetzt. Erweiterte seinen Kundenkreis, wurde Freund eines Abgeordneten und erhöhte sein Guthaben auf dem Konto. Als einige Zeitschriften in Santiago eine Kampagne gegen den Drogenmissbrauch unter Politikern einläuteten, wurde er still und leise aus dem Dienst entlassen. Und, hast du etwas über Baeza herausgefunden? Er soll sich nach dem Militärputsch für eine Spezialeinheit gemeldet haben. Du weißt schon, Befragungen der speziellen Art. Soll richtig Spaß an der Arbeit gehabt haben. 6 Monate bevor es mit der Regierung Pinochet zu Ende ging, hat er sich pensionieren lassen. Später eine Anstellung in einem Privatunternehmen gefunden. Wer hat dir das alles erzählt? Unser Ausbilder in der Polizeischule. Er ist entlassen worden, arbeitet als Aufpasser in einer Bar. Anhänger des Generals. Immer noch. Wenn der mal nicht sofort Baeza gewarnt hat. Irgendwelche Fortschritte im Fall Fernanda? Jemand aus dem Labor hat dem Chef gesteckt, ich hätte um Untersuchungsergebnisse gebeten. Er hat mich zu sich zitiert. Ich habe ihm einen Haufen Lügen aufgetischt. Wir stehen also immer noch am Anfang. Was diesen Cerda angeht, ich kenne das Café, in dem er immer mal auftaucht. Ich werde es von einem meiner Leute überwachen lassen. Vorsicht, Solis. Ich habe den richtigen Mann. meinen Assistenten. Ich bin sein Vorgesetzter, aber auch sein Patenonkel. Der Junge achtet mich und ist treu. In diesem Land geht doch nichts ohne Beziehungen. Nachdem Solis gegangen war, gab mir Grisetta die Fotokopien, die sie am Tag zuvor in der Biblioteca Nacional gemacht hatte. Sogar eine Zusammenfassung hatte sie geschrieben. Viele interessante Informationen über den internationalen Waffenhandel, über die Verwicklung Chiles nach dem Ende der Militärherrschaft, aber nichts Konkretes für uns. Wir waren ziemlich deprimiert. Um etwas dagegen zu tun, fingen wir an, die Wohnung aufzuräumen. So gern ich dich bei mir habe, Grisetta, du musst für einige Zeit verschwinden. Ich möchte bei dir bleiben, Heredia. Ich kann dir helfen. Ich nahm Grisetta in den Arm. Sie schmiegte sich an mich wie ein kleines, schutzsuchendes Mädchen. Ich habe gestern in der Bibliothek eine Schulfreundin getroffen. Ich kann für ein paar Tage bei ihr unterkommen, wenn du unbedingt willst. Ja. Aber nur, wenn du mir versprichst, dass wir uns regelmäßig sehen. Ich versprach es. Sie gab mir die Adresse. Es war nicht weit von meiner Wohnung entfernt. Wir verabschiedeten uns mit einem Kuss. Wie hieß noch dieser Mensch, den Fernanda in ihrem Brief erwähnte? Olmedo. Warum willst du das wissen? Ich habe deine Idee. Was hast du vor? Verrate ich nicht. Das ist gefährlich. Pass auf dich auf. Hörst du? Ja, keine Angst. Kaum hatte sie das Zimmer verlassen, klingelte das Telefon. Solis bat mich, sofort ins El Hercules zu kommen. Tonioni. Wer? Der Inspektor, der im Fall Hillerman ermittelt. Ja, und? Er war mit Cerda verabredet. Ich habe sie zusammen gesehen. Wo? In seinem Stammlokal. Ich gehe auf sie zu und Cerda verschwindet durch die Hintertür. Du hast ihn laufen lassen? Ich habe Bernalis auf ihn angesetzt. Mit Tonioni hatte ich eine harte Auseinandersetzung. Er gab zu, dass Cerda ein Spitzel ist. Ich erwähnte Hillerman. Er ließ durchblicken, ein einflussreicher Mensch habe jede Menge Geld unter den Polizisten verteilt, die an dem Fall arbeiten. Und da hast du geflucht und Tonioni ist gegangen. Ich war noch ungeschickter. Ich habe gesagt, ich hätte Beweise dafür, dass Cerda in Hillermans Tod verwickelt sei und müsste nur noch ein, zwei Dinge abklären, um ihn zu verhaften. Cerda, Baeza, Tonioni. Ein Netz aus deinen Leuten mit legalen Dienstmarken und Zugang zu Informationen. Die alten Netzwerke funktionieren noch immer. Oder wieder. Ich werde einen Bericht an den Direktor National schreiben. Ich kenne ihn. Ich bin sicher, dass er eine Untersuchung anordnen wird. Glaubst du wirklich? Ja? Ja, ich verstehe. Okay. Wir kommen. Was ist? Cerda ist in seiner Wohnung. Wir kriegen ihn. Heredia. Wir bekamen ihn. Aber anders, als wir es uns vorgestellt hatten. Bernales, Solis Assistent, ein junger Polizist von gerade mal 25 Jahren, erwartete uns ungeduldig vor dem Eingang des Hochhauses, in dem Cerda wohnte. Er zeigte uns Cerdas Apartmentfenster. Es war hell erleuchtet. Als wir die Tür aufbrachen und die Wohnung betraten, hatten wir die Pistolen gezückt. Cerda fanden wir im Schlafzimmer, auf einem Ehebett. Scheiße. Auf dem Nachttisch lag eine Schachtel mit Diazepan. Daneben ein großes leergetrunkenes Glas. Vermutlich war er auf die gleiche Art ermordet worden wie Hillerman und Fernanda. Durch eine Spritze. Wann könnte das passiert sein? Als du mich angerufen hast, Bernalis. Während ich das Gebäude überwachte, haben es eine Menge Leute verlassen. Wieder ein vorgetäuschter Selbstmord. Warum? Jemand muss gewusst haben, dass wir Cerda auf der Spur sind. Guck mal. Restaurantquittungen und eine Kreditkarte. Baeza. Baeza. Die Kreditkarte ist auf den Namen Baeza ausgestellt. Baeza. Manchmal haben sogar wir Glück. Es war eine warme Nacht. Ich wollte meine Lungen noch einmal durchlüften und ging zu Fuß in meine Wohnung zurück. Ich ging davon aus, dass Baeza und seine Männer auch zu mir kommen würden. Ich muss dich sehen. Bist du verrückt? Um 5:30 morgens. Cerda beschäftigen. Als ich zurückkam, war das Schreiben, das ich ausgedruckt hatte, nicht mehr da. Jemand hat es aus meinem Schreibtisch genommen. Wo treffen wir uns? Metro Calicanto. Da suchen wir uns was, wo man ein paar Rühreier essen kann. Ich mache noch einen Ausdruck vom Bericht. Die Häuser waren in einem einzigen Grauton vereint. Die Stadt schien mehr Zeit als gewöhnlich zum Aufwachen zu brauchen. Wir trafen uns wie verabredet an der Metro. Solis übergab mir aus Sicherheitsgründen auch einen Bericht. Wir gingen auf die Markthalle zu, um ein Café zu suchen. Beißender Fisch und Chlorgeruch stieg in meine Nase. Aus einem Seitengang kamen uns vier Männer entgegen. Ich sah mich um. Zwei weitere schnitten uns den Weg hinten ab. Alle hatten Baseballschläger. Beißer. Eine Falle. Scheiße. Machen die Herren einen Spaziergang? Tognoni sagt, du schnüffelst ziemlich viel herum, Solis. Das ist aber überhaupt nicht gut. Solis zog seine Pistole, doch er schaffte es nicht abzudrücken. Einer der Männer schleuderte seine Keule durch die Luft. Sie traf Solis an der linken Schulter. Überfall! Er schwankte. Nein! In diesem Augenblick hatten ihn zwei weitere gepackt. Ein dritter traf ihn mit einem Schlagring am Kiefer. Im Gang, mein Freund! Mich warf ein Schlag in den Rücken um. Mein Gesicht wurde in eine Kiste voll Fischeingeweide gedrückt. Solis schrie. Sie hatten ihn auf den nächstbesten Tisch geworfen, auf dem gewöhnlich der Fisch ausgenommen wurde. Durchsuchten seine Jacke und Hosentaschen. Ein Schläger nahm ein Messer. Ich ahnte, was kommen würde. Blut strömte aus Solis Körper, es verfärbte das Hemd seines Mörders. Die Männer traten näher und bildeten eine Art Kreis um Dagoberto. Das war meine Chance. Ich rannte los. Zum Eingang des Marktes, wo Arbeiter Fischkisten ausluden. Woran denkst du? Sag was. Red ja. Mehrere Tage waren vergangen. In der stillen, dunklen Wohnung brachte das kleinste Geräusch Erinnerungen zurück. Man hatte mich verhört. Solis Vorgesetzter wollte Einzelheiten über die Ermittlungen wissen, die Solis geführt hatte. Ich widerstand beharrlich dem Druck, etwas zu sagen. Warum ausgerechnet er? Es war nicht deine Schuld. Du hattest einen Schutzengel. Solis eigene Leute hatten es auf ihn abgesehen. Dich haben sie laufen lassen. Du scheinst ja viel zu wissen. Bernales. Na, jedenfalls ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Nicht mit Solis Tod. Aber ich weiß verdammt nochmal nicht, wie es weitergehen soll. Vielleicht helfen dir diese Unterlagen. Hier. Was ist das? Berichte über diesen Olmedo, den Fernanda in ihrem Brief erwähnte. Carlos Olmedo Portugal lautet sein vollständiger Name. Er ist Gesellschafter für Interarm, die chilenische Firma, die Waffen an den Irak und an lateinamerikanische Länder verkauft. Was sagst du da? Hör zu. Carlos Olmedo Portugal, Ex-Offizier der Kriegsmarine, ausgebildet in US-amerikanischen Militärschulen in Panama, hat im Auftrag der CIA bei der Zerschlagung von Guerillatruppen in Lateinamerika mitgewirkt. Mhm. In Chile hat er von 1973 an Computersysteme für Sicherheitseinrichtungen entwickelt und Leute geschult, die Verhöre durchführen sollten. Es gibt Hinweise, dass der CIA-Agent Hillerman, aber auch die Journalistin Fernanda Arredondo durch seine Leute liquidiert wurden. Was sind das für Unterlagen? Woher hast du die? Olmedos richtiger Name ist Agustin Terán. Zeig mal her. Moment. Vor einigen Jahren wollte er auf eigene Rechnung Geschäfte machen und wurde erwischt, als er Gewehre nach Ruanda verscherbelte. Er täuschte einen Selbstmord vor, hat sich in einer Klinik in Miami das Gesicht operieren lassen, kam zurück nach Chile und arbeitet für Interarm. Vermutlich macht er auch wieder eigene Geschäfte. Unglaublich. Sogar Fotos. Woher hast du das alles? Ich habe einen alten Freund meines Bruders ausfindig gemacht. Der war während der Diktatur im Gefängnis, hat aber überlebt und pflegt Kontakt zu lateinamerikanischen Guerillatruppen. Aha. Er hat mir diese Kopien gegeben. Er hat auch den Kontakt zu Olmedo hergestellt. Olmedo wird heute Nachmittag zu dir kommen, nach der Beerdigung von Solis. Was? Heute hierher? Das ist das Sicherste, glaub mir. Es ist besser, du arrangierst dich mit ihm, sagen sie. So. Sei vorsichtig. Ich will dich nicht verlieren. Wie Juan. Ja, ich dich auch nicht. Griseta, geh wieder zu deiner Freundin. Ich sag dir dann Bescheid. Sullys Beerdigung hatte sich wegen der Obduktion und den Ermittlungen verzögert. Über 50 Polizisten und viele Verwandte waren auf dem Friedhof erschienen. Ich folgte dem Beerdigungszug wie benommen. Nichts erinnerte mich an den Freund, der seinen Kopf hingehalten hatte. Und es gab nichts, was mich mit seinem Tod versöhnte. Am Ende der Zeremonie trat Bernales zu mir. Wir blieben am Grab stehen, bis alle anderen gegangen waren. Ich hörte Bernales irgendwas sagen, wie, dass er nur Sullys wegen Polizist geworden sei. Mir fiel ein, dass Sullys oft an dem Sinn seines Berufs gezweifelt hatte. Weißt du etwas über den Bericht, den Sullys geschrieben hat? Nein. Ich habe ihn nie gesehen. Mein Exemplar ist seit dem Kampf in der Markthalle verschwunden. Sullys hat ihn auf dem Computer in seinem Büro geschrieben. Such ihn und Kopien auf Diskette. Als wenn das so einfach wäre. Und ich brauche auch die Steuerunterlagen von Carlos Olmedo Portugal und Baeza. Das ist schon einfacher. Bernales wollte noch einen mit mir trinken. Als wir vor der Tür der Bar standen, überlegte ich es mir anders. Kein Alkohol, bis alles zu Ende ist. Am gleichen Nachmittag erschien Olmedo, ein großer, elegant gekleideter Mann. Er wirkte ziemlich verschlossen. Sein Bodyguard ließ sich nicht in die Wohnung. Die Vorstellung, man könne seine wahre Identität entdecken, musste Olmedo gehörig unter Druck gesetzt haben. Wir kamen ohne Formalitäten zur Sache. Ihre Freunde haben recht. Ich stehe mit Interarm als Berater in Exportangelegenheiten in Verbindung. Doch mein Hauptgeschäft ist die Information. Wer Informationen hat, kontrolliert die Macht. Eine einfache Maxime. Reden wir über Hillerman, Fernanda, Sullys. Meine Freunde wollten noch mehr Tote. Leute wie Sie machen die Welt endgültig kaputt. Ich habe die Welt nicht erfunden. Ich begreif sie nur besser als Sie. Wovon reden Sie? Unsere Unterhaltung hat ihren Preis, Heredia. Information und Gleichgewicht. Was erwarten Sie von mir? Hillerman ist ein Problem der Iraner und der CIA. Serda hat für Fernandas Tod gezahlt und... Vergiss Sullys in der Bilanz nicht. Ihr Freund wurde von einem Typen namens Cancino umgebracht. Wir werden uns um ihn kümmern. Cancino? Der Name sagt mir nichts. Groß, dicker Bauch und stark behaart. Und Baeza? Der bleibt bei unserer Absprache draußen. Könnte uns noch sehr nützlich sein. Wichtig ist, dass Sie aufhören, Ihre Nase hineinzustecken, wo sie nicht hingehört. Haben Sie mich verstanden? Baeza hat den Tod von Sullys angeordnet. Und Blutspuren von ihm wurden auch unter Fernandas Fingernägeln gefunden. Baeza hat Freunde bei der Polizei. Ich will Cancino und Baeza. Unmöglich. Nehmen wir einmal an, ich sage, ich sei einverstanden und gewinne Zeit, um Sullys Bericht unter die Leute zu bringen. Der Name Interarm würde in aller Munde sein. Nehmen wir an, es gibt einen Anwalt, der mit dem Bericht von Sullys etwas Interessantes anfangen könnte. Ihre Fantasie ist beeindruckend. Ich habe eine Kopie von Sullys Bericht. Das ist nicht wahr. Und ich habe einen Rechtsanwalt engagiert. Sie lügen. Vor ein paar Tagen erhielt ich einen Anruf der Botschaft der Vereinigten Staaten. Ich warne Sie, Heredia. Wie wär's mit einem kleinen Deal? Sie geben mir die Adresse von Baeza. Wenn Sie ihn töten, werden die hinter Ihnen her sein, Heredia. Ich will nur mit ihm reden. Einverstanden. Und kein Wort über Interarm. Für dein Schweigen gebe ich dir Baeza. Olmedo nahm ein Stück Papier vom Schreibtisch und notierte etwas darauf. Ich nahm das Blatt und las Baezas Adresse. Wir sollten zusammenarbeiten, Heredia. Sie haben Talent und Mut. Und sagen Sie Baeza nicht, dass ich Ihnen geholfen habe, ihn zu finden. Nach der Begegnung mit Olmedo kehrte die übliche Ruhe in meine Wohnung ein. Mir gefiel die andere Luft, die man in den Zimmern atmete, seit Grisetta wieder bei mir war. Ich liebte es morgens, wenn ich aufwachte, ihr schlafendes Gesicht zu betrachten. Und ich wartete ungeduldig darauf, dass sie abends zurückkam. Sie hatte eine Arbeit als Versicherungsvertreterin gefunden, vorübergehend, wie sie sagte. Meine Stimmung war nicht die beste. Dann bekam ich Post. Einen Umschlag aus dickem Papier mit einer Ausgabe der La Tercera vom Vortag. Auf der Seite mit den Polizeinachrichten hatte jemand mit rotem Stift eine Todesanzeige angestrichen. Dante Cancino, Sullys Mörder. Ich begann, Baeza zu beschatten. Er lebte nicht weit von der Providencia entfernt, in einem Apartmentturm. in den man nur durch ein elektronisch überwachtes Tor gelangte. Ich dachte gerade über eine List nach, um an ihn heranzukommen. Da kam Grisetta ins Zimmer. Ich habe dich vermisst die letzten Tage. Ja, Arbeit. Kannst du diesen Baesa nicht einfach vergessen? Was verlangst du da von mir? Ich will Gerechtigkeit. Du bist nicht das Gesetz, Eredia. Gesetz? Ich scheiß aufs Gesetz. Ich will Gerechtigkeit. Du wirst dich nie ändern. Aber vielleicht liebe ich dich deshalb, weil du so bist. Sie lächelte und beugte sich über mich, um mich zu küssen. Es war schon nach Mitternacht. Ein Bodyguard half Baesa beim Aussteigen. Baesa war betrunken, doch vor dem Eingangstor seines Apartmenthauses schüttelte er seinen Begleiter ab. Das war die Gelegenheit, auf die ich gewartet hatte. Ich ging zu einer Telefonzelle und bestellte 3 Flaschen Ballantines beim Fono Mercado für Baesas Adresse. 15 Minuten später kam der Lieferwagen. Ich öffnete die Tür, richtete die Pistole auf den Fahrer und befahl ihm, seine Jacke auszuziehen. Ich verpasste ihm eins über den Kopf, zog seine Jacke über und nahm die Kiste mit Baesas angeblicher Bestellung. Als Lieferant des Fono Mercado hatte ich kein Problem, in das Haus zu kommen. Ich fuhr mit dem Fahrstuhl in den 14. Stock, ich zückte meine Pistole und klingelte. Wer? Oh, Eredia, du Schwein. Ich hab dich gleich erkannt. Ich habe nicht viel Zeit, Baesa. Wie kannst du es wagen, hierher zu kommen? Es gibt zu viele Fragen, Baesa. Hat Almedo dir meine Adresse gegeben? Ich will, dass du schreist wie Solis in der Markthalle. Oh, was soll der Unsinn? Niemand wird dich hören auf dem Balkon, niemand. Meine Freunde werden dir... Du hast keine Freunde, ich habe mit Almedo ein Abkommen geschlossen, er hat mir alles erzählt. Du lügst. Wir haben deine Kreditkarte bei Cerda gefunden, Baesa. Wie dumm. Ihr könnt mir nichts anhängen. Schon gar nicht Cerda. Los, steig auf die Balkonmauer. Baesa bewegte sich langsam nach draußen. Ich zielte auf sein Gesicht. Na los doch. Auf den Sims. Er kroch los. Ich hörte, wie die Wohnungstür aufgestoßen wurde. Jemand kam ins Zimmer gestürmt, die Pistole auf mich und Baesa gerichtet. Halt! Eredia! Bernales. Ein rasches Lächeln ging über Baesas Gesicht. Er sah sich erlöst, machte eine zu weit ausholende Drehung und stürzte ins Leere. Bernales war mir seit Tagen gefolgt. Er hatte Solis versprochen, nicht von meiner Seite zu weichen. Solis hatte also mit seinem Tod gerechnet. Bernales hatte auch Solis Bericht auf eine Diskette kopiert. Und er hatte herausgefunden, dass Olmedo nicht nur Berater von Interarm war, sondern auch Gesellschafter eines chemischen Betriebes, der angeblich Kölnisch Wasser, Seifen und Cremes herstellte. Solis hätte sich gefreut. Ein würdiger Assistent. Am nächsten Tag gab sich Bernales als Inspektor der Stadtverwaltung aus und kam so in Olmedos Firma, fand aber zunächst nichts Auffälliges. Aber er entdeckte, dass es einen verschlossenen Gebäudeteil gab. Angeblich war es das Lager. Wir setzten alles auf eine Karte. Wir inszenierten am Abend einen Raubüberfall, setzten die Wachleute mit Pistolenschlägen außer Gefecht, zwangen einen Wachmann, uns in das verschlossene Lager zu führen und entdeckten ein geheimes Labor. Es war mit Apparaturen ausgerüstet, unter anderem auch, um Saringas herzustellen. Eine Stunde später beobachteten wir aus sicherer Entfernung, wie die Flammen aus dem Lager zum Himmel schlugen. Sie rissen mit sich, was einmal ein chemischer Industriebetrieb gewesen war. Wir riefen die Feuerwehr. Ich war müde und wollte nur noch nach Hause, in Grisettas Arme. Ich stellte mir diesen Olmedo vor, schäumend, vor Wut und Zorn. Am nächsten Tag würde ich einen befreundeten Rechtsanwalt aufsuchen und ihm die Diskette mit Solis Bericht bringen. Dann würde ich eine Zeit lang aus der Stadt verschwinden. Mit Grisetta. Ich hoffte sehr, dass sie mitkommen würde. Engel und Einsame. Hörspiel nach dem Roman von Ramón Díaz Eterovich. Übersetzung aus dem chilenischen Spanisch, Maralde Meyer-Minemann. Bearbeitung, Hilke Feeth. Heredia, Martin Engle. Solis, Tom Quass. Griseta, Linda Olsanski. Sowie Judith Engel, Beatrice Hernandez, Markus Meyer, Klaus-Dieter Klebsch und Gunther Schoß. Schnitt Sabine Winkler, Ton Alexander Brennecke, Regieassistenz Gabriele Figge, Regie Stefan Dutt. Produktion Deutschlandradio Berlin 2002.